der die Liebe ehrt. Er ehrt heutzutage auch den Hass. Der zur Liebe noch dazu gehört. Noch solang man sie bedroht. Das wird sein, wenn's sein wird.